durch Fabrik, Rauch und Auspuffgase, über Speisekarten und Reisebroschüren hinweg, lass dir sagen, dass ich dich liebe, Deutschland. Sie haben dich mal verstümmelt und gefesselt mit Stacheldraht, aber das Schlimmste, sie haben dir in deinem Elend noch ein Narrengewand angezogen und einen Schandblock um den Hals gehängt. Jetzt musst du tanzen, nach dem Geklimper von Rubel und Dollar. Du, verspottet und elend, genarrt und verhöhnt, behängt mit Flitter und geschmückt mit Dornen, lass dir sagen, dass ich dich liebe, Deutschland. Dir getreuen. Nicht nur dort liebe ich dich, Deutschland. Auch wo man dir, Heimat der Stille, tosenden Lärm aufzwingt. Auch wo man dich, Heimat der Denker, des Geistes beraubt. Auch wo man dich, Heimat des Mutes, feige macht. Dort, wo du dich deiner am meisten schämst, dort liebe ich dich. Siehe, mit dir wollen wir alles ertragen. Die verlorene Krone suchen und sie dir voller Ehrfurcht wiedergeben. Denn wir lieben dich, Deutschland. Mit dir sind wir niemals allein. Durch uns sollst du die Tränen vergessen. In der Stunde deines tiefsten Elends, dürftig verborgen durch Neon und Chrom, sind jene bei dir, die dein Elend am härtesten trifft. Sie lieben dich, Deutschland. Magst du den anderen, erbärmlich und klein, gering und verdorben erscheinen, uns bist du Vater und Mutter zugleich. Unsere Liebe sei dir ein Trost. Wir haben dir nichts zu verzeihen. Verzeih du uns, dass wir zu schwach sind, deine Ketten zu sprengen und den dich umgebenden Tand zu verbrennen. Schenk uns die Kraft deiner Ewigkeit. Wir geben dir alles, was uns verblieb, denn wir lieben dich, Deutschland.